الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. Also wir lesen weiter die Fatawa von unseren Ulama al-Salaf, die Imame von Najd rahimahumullah ta'ala und andere Imame von Ahl Sunnah wal Jama'a, barakallahu fikum. Ja? Und wie gesagt, voriges Mal haben wir einige Gründe genannt, wieso wir dieses Buch erwähnt haben. Ja? Bei diesen Gelehrten gibt es, bei Leuten, die sich Ahl Sunnah zuschreiben, bei diesen Gelehrten gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Jeder, der sagt, wir sind von Ahl Sunnah, wir befolgen Salafus Salih, keiner wird da diese Ulema ablehnen, dass er sagt, nein, von diesen Leuten nehmen wir nicht. Ja? Wenn jemand von diesen Leuten sagt, von denen nehmen wir nicht, ja? Die sind bei uns keine Autorität, ja? Dann ist das ein Beweis meistens, dass nicht Leute von Ahl Sunnah wal Jama'a sind. Das sind Schia oder Sufie oder Asha'ire oder Mu'tazila oder andere Sekten. Ja? Aber Leute, die sagen, die wären von Ahl Sunnah wal Jama'a, die werden sagen, die werden sich Gedanken machen, ja, über die Aussagen dieser Gelehrten. Deswegen erwähnen wir sie absichtlich, ja, damit Leute, die sich Ahl Sunnah wal Jama'a zuschreiben, aber Fehler in ihrer Akhida haben, ja, was es Shahada angeht, also La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ja, was es Tawhid angeht, Shirk und seine Arten, was es das in Tat umsetzen, also diese Messail, diese Sachen, das Lossagen von den Tawarit und ihren Herrscharen, ja, und die Muala zu den Ahlu Tawhid, dass wir das in Tat umsetzen. All diejenigen Leute, die sich mit Ahli al-Bid'ah, die also zu Ahli al-Bid'ah geworden sind, aber sie wissen es selber nicht. Ja? An all diese Leute, wie gesagt, das ist an erster Stelle, wollen wir inshallah ta'ala diese Fatawa präsentieren, damit sie sich Gedanken darüber machen. Dann haben wir gesagt, wir machen das, damit wir selber lernen, alhamdulillah, wie die Ulema von Ahl Sunnah wal Jama'a die Akida verstehen. Ja? Und jetzt haben wir auch unter anderem einen Grund genannt. Welcher ist das? Dass wir all das, was wir bis jetzt gelernt haben in Akida, dass wir das wiederholen. Barakallahu fikum. Halas, wir beginnen inshallah ta'ala, damit wir also in letzter Zeit haben wir immer beginnen wir ein bisschen zu spät mit den Vorträgen. Eigentlich sollten wir inshallah ta'ala schauen, dass wir um 19 Uhr beginnen mit unseren Vorträgen inshallah ta'ala. Alas, barakallahu fikum. Die erste Fatwa von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab und Sulaiman ibn Abdullah. Fa'alam anna al-ilah huwa al-ma'bud. Wisse, dass das bedeutet Al-Ilah. Al-Ilah bedeutet Al-Ma'bud. Ja? Und die ganze Problematik und die ganzen Probleme drehen sich wegen das Verstehen von diesem Wort Al-Ilah. Wenn du kommst und sagst, La Ilahe illallah. Ja? Es gibt keinen Ilah außer Allah. Die ganze Problematik ist wegen diesem Ilah. Was ist Ilah? Wir werden sehen, wie die Ahlul Bid'ah, wie verstehen sie dieses Wort Al-Ilah? Sie verstehen es Al-Khalik, der Schöpfer. Ja? Die verstehen es As-Sani'a, der Hersteller. Ja? Die verstehen dieses Wort Al-Ilah, Al-Mukhtari'a, der etwas Neues erfindet. Ja? Das sind alles, ja? Das Verständnis von Ahl al-Bid'ah. Und die sogenannten Ahl Sunnah, die sich der Sunnah zuschreiben, oder die meisten von sogenannten Muslimen, haben diesen Tafsir von Ilah von ihnen übernommen. Und deswegen werden wir sehen, dass sie wegen dem falschen Verstehen von diesem Wort Al-Ilah Mushrikun geworden sind und Kuffar geworden sind. Nur weil sie dieses eine Wort nicht verstanden haben. Ja? Al-Ilah bedeutet Al-Ma'bud. Ja? Al-Ma'bud. Halas. La ilaha illallah. Wie verstehen es die meisten sogenannten Muslime? Es gibt keinen Gott außer Allah. Jeder, der sagt, es gibt keinen Gott außer Allah, ist Muslim geworden. Das ist falsch, das ist Batil. Al-Ilah bedeutet nicht Gott. Alles? Oder besser gesagt, was ist für dich Gott? Wenn ich sage Gott, was verstehst du unter diesem Wort Gott? Was ist für dich Gott? Die Leute werden sagen, ja, einer, der alles erschaffen hat. Das bedeutet, Al-Ilah bedeutet für dich Khalik, der Schöpfer. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Das ist total daneben, also diese Übersetzung oder dieses Verstehen von La ilaha illallah. Ja? Was bedeutet das? Mach sie dir zu, barakallahu fikum. Wenn du sagst, es gibt keinen Schöpfer außer Allah, ja, das bedeutet, du bist Muslim geworden, weil du das bezeugt hast. Aber wenn du Schirk begehst, kommst du nicht aus dem Islam raus. Ja? Wenn du Kufr begehst, kommst du nicht aus dem Islam raus. Wenn du die Muschrikin für deine Brüder genommen hast, im Kampf gegen Islam und Muslime, dann bist du kein Kafir geworden. Ja? Warum? Die Juden und Christen sind auch Muslime. Warum? Oder Gläubige, weil sie bezeugen, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Gibt es einen einzigen Christen, der sagen wird, es gibt keinen Schöpfer außer Allah? Alle Christen sagen, es gibt keinen Schöpfer außer den allmächtigen Gott. Aber sind sie dadurch Muslime geworden? Nein. Warum? Weil dieses Al-Ilah bedeutet nicht Schöpfer. Es bedeutet nicht Gott. Sondern Al-Ilah bedeutet Ma'bud. Deswegen bedeutet La ilaha illallah, La Ma'bude bihaqin illallah. Ma'bud kommt von arabischen Wort Abada ya'budu ibadatan. Al-Ibada. Anbetung. Deswegen Ma'bud ist der Angebetete. Den man anbetet. Abada ist das Tunwort. Abede, beten oder dienen, anbeten. Abid ist der Fa'il, der die Tat ausführt. Ja? Abid, der Betende oder der Diener oder der Knecht. Ja? Und Ma'bud ist der Angebetete, den dieser Abid anbetet. Bei allen islamischen Gelehrten, den Gelehrten in Scharia und den Gelehrten in der arabischen Sprache bedeutet Al-Ilah Ma'bud. Ja? Und Khalik ist einer seiner Namen von diesem Ma'bud, von diesen Anbetungswürdigen. Khalik ist einer seiner Eigenschaften. Er ist der Schöpfer. Er erschafft etwas. Razik, er tut die Menschen versorgen. Das sind alles seine Eigenschaften. Aber Al-Ilah bedeutet Al-Ma'bud. Genau wie zum Beispiel bei Zabaha, Zabih, Mazbuch. Zabaha bedeutet Schlachten. Zabih ist der schlachtet. Mazbuch ist der Geschlachtete. Ja? Gell? Qatala, Qatil, Maqtul. Töten, der Qatil ist der tötet. Und Maqtul ist der Getötete. Derjenige, auf dem die Tat ausgeführt wird. Maf'ul. Ma'bud. Fi'al, fa'il, maf'ul. Fi'al, fa'il, maf'ul. Abada, abidun, ma'bud. Anbeten, der anbetet. Und ma'bud ist der angebetet wird. Deswegen bedeutet La ilaha illallah, es gibt niemanden, der angebetet wird, außer Allah. Und du kommst und sagst, es gibt niemanden, den man anbeten kann, außer Allah. Wenn du das gesagt hast, ja, niemanden, du verleugnest alle falschen Gottheiten, die Leute anbeten. So wirst du zu Muslim. Und das ist das Problem heute. Die Leute wissen nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Das ist der wichtigste Problem. Von anderen Problemen wollen wir gar nicht reden. Dass die muslimische Jugend, sie haben keine Identität. Sie haben keine Persönlichkeit. Sie haben keine Kultur. Das sind richtig verlorene Seelen, diese muslimische Jugend, die hier in Europa leben. Keine Identität. Was bist du? Kultur? Er hat keine. Ha? Er will sich unbedingt in die europäische Kultur reinquetschen, reinzwängen. Aber wenn du ihn fragst, bist du ein Muslim? Er sagt, na sicher, und haut sich auf die Brust. Wenn du ihn aber fragst, wer ist dein Ilah? Dann glaubt er, das ist irgendwas zum auf Brot streichen, was man essen kann. Das ist Ilah. Ja? Wallahi, die Leute haben keine Identität. Die muslimische Jugend ist richtig verloren. Ja? Wo triffst du ihn? Dort, wo sich Mu'minin Ibadullah treffen? Nein, du triffst ihn dort, wo sich Ibadul Shaitan treffen. Ja? Sein Leben, ist das Leben von Ibadullah? Nein, sein Leben ist von Ibadul Shaitan, Wallahi. Die haben keine Ahnung von Religion, sie haben keinen blassen Schimmer von irgendwas. La ilaha illallah verstehen sie nicht und dann wollen sie Muslime sein. Der, der La ilaha illallah nicht versteht, er ist kein Muslim, auch wenn er 100-mal, 1000-mal, 1 Million-mal, jeden Tag oder pro Stunde La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, wenn er das nicht versteht, das nützt gar nichts. Deswegen sagen die islamischen Gelehrten, die Juhal, ja? In unserer Zeit, die Juhal, in unserer Zeit, die Mushrikin, die sich dem Islam zuschreiben, sind, ihr Jahl ist größer als der Jahl der Mushrikin in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wieso wollten die Mushrikin in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht La ilaha illallah sagen? Weil sie ganz genau gewusst haben, was das bedeutet. Wenn er sagt La ilaha illallah, das bedeutet, er muss alle Gottheiten dem Boden gleich machen. Außer Allah, der eine Einzige. Alle meine Taten, Ibadat, oder besser gesagt, der ganze Betrug der Quraysh, der Mushrikin in Quraysh, durch das sie ihr Geld verdient haben, die falschen Gottheiten, das Verkaufen der Statuen, die Leute kommen nach Mekka, sie kümmern sich um sie, verdienen dadurch ihr Geld. Wenn sie Schirk verlassen, haben sie was verlassen? Geld. Ihr Geld. Deswegen sagen sie, hat er die ganzen Gottheiten zu einem Gott gemacht? Das ist eine komische Sache. Sind alle diese Gottheiten jetzt plötzlich nur ein Gott? Das ist, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen werden wir sehen, alle diese sogenannten monotheistischen Religionen, die an einen Gott glauben. Es gibt keine monotheistische Religion, außer Tawhid, außer Islam. Die einzige monotheistische Religion ist Al-Islam. Juden und Christen sind Mushrikin, die die verschiedensten Gottheiten anbeten. Götzendiener, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die meisten sogenannten Muslime sind es auch. Jeder, der La ilaha illallah nicht versteht, er wird La ilaha illallah auch nicht in Tat umsetzen können. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn du La ilaha illallah nicht verstehst, wie kannst du dann nach La ilaha illallah leben und handeln? Das ist unmöglich. Deswegen haben wir gesagt, die meisten, die La ilaha illallah nicht kennen, werden danach nicht leben. Und wenn sie nicht danach leben, was sind sie? Wenn es nicht Tawhid ist, dann ist es Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala hat nur zwei Menschenarten erschaffen. فَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ. Von ihnen gibt es einen Kafir und einen Mu'min. Es gibt nicht irgendeine dritte Gruppe. Entweder das oder das. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aywa. Deswegen sagen diese Ulema, فَعَلَمْ أَنَّ الْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودِ هَذَا هُوَ التَّفْسِيرِ هَذِهِ اللَّفْذَ بِإِجْمَاءِ أَهْلِ الْإِلْمِ. Deswegen wisse, dass der Ilah bedeutet Ma'bud. Das ist Tafsir von diesem Wort بِإِجْمَاءِ أَهْلِ الْإِلْمِ. Ohne Meinungsverschiedenheit bei allen Gelehrten. Was bedeutet La ilaha illallah? Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. La muhtariya illallah, wisst ihr von wem der Tafsir ist? Von Asha'ira. Die Asha'ira sagen, La ilaha illallah bedeutet La muhtariya illallah. Es gibt niemanden, der etwas Neues erschafft, erfindet, außer Allah. Weil es gab nichts. Nichts. All das hat Allah erschaffen, oder nicht? Das ist der Tafsir von Asha'ira. Das bedeutet, wenn jemand Schirk begeht oder eine andere Tat des Kufrs, wird dadurch nicht sofort Kafir. Man guckt dann auf seine Nähe und so weiter und so weiter. Deswegen werden wir sehen, dass die Asha'ira in ihrem Verstehen von La ilaha illallah, die sind Jahmiyyah. In Wirklichkeit sind sie Jahmiyyah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nur bei denen ist es so, dass sie brauchen eine äußerliche Tat, um einem Menschen Islam zuzuschreiben. Wenn jemand äußerlich sagt, La ilaha illallah, sie behandeln ihn nach seiner Äußerlichkeit. Aber im Verstehen von diesem Wort La ilaha illallah, sind sie nicht Ahli Sunnah wal Jama'ah. Deswegen, jeder, der zu euch kommt und sagt, Asha'ira sind Ahli Sunnah, das ist die Aussage eines Jahils im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen werden wir sehen, dass sie in La ilaha illallah, es gibt keinen großen Unterschied zwischen denen und den Jahmiyyah und den Asma'i wa Sifat, sind sie was? Sind sie was? Mu'attila, sie verleugnen, die Verleugner von Allah subhanahu wa ta'ala Namen und Eigenschaften, wie können sie dann Ahli Sunnah wal Jama'ah sind? In zwei Arten von Tawhid unterscheiden sie sich von Ahli Sunnah wal Jama'ah. Tawhid al-Asma'i wa Sifat und das, die Bedeutung von Al-Ilah. Ja? Es gab keine Meinungsverschiedenheit zwischen den Muslimen und den Mushrikin bei einer Art von Tawhid, und das ist Tawhid al-Rububiyyah. Sogar die Mushrikin in der Zeit des Propheten haben gesagt, Allah ist der, der alles erschaffen hat. Allah ist der, der uns versorgt. Allah ist der, der das Leben und den Tod bringt. Und so weiter und so weiter. Er ist der, der dir nutzen kann oder dir einen Schaden zufügen kann, wenn er möchte. Tabarak wa ta'ala. Ja? Bei dieser Sache gab es keine Meinungsverschiedenheit zwischen Muslimen und den Mushrikin. Zwischen Islam und Schirk und Mushrikin. Ja? Die Meinungsverschiedenheit war was? Bei dieser Art von Tawhid, das ist die Tawhid al-Ibadah. Tawhid al-Uluhiyya, al-Ilah. Deswegen haben sie viele verschiedene Gottheiten gehabt, genau wie die meisten Menschen in unserer Zeit die verschiedensten Gottheiten haben. Aywa, dass wir weitermachen, inshallah. Al-Ibadah, die nächste Fetwa von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, er sagt: Al-Ibadah, la tusamma ibadatan illa ma'a tawhid. Eine Ibadah, was ist eine Ibadah? Eine gottesdienstliche Handlung, ein Gottesdienst, eine Ibadah. Es ist wichtig, dass wir arabische Ausdrücke benutzen. Weil Gottesdienst, Ibadah ist etwas, wenn man es auf Arabisch, Ibadah, ist nicht gleich wie Gottesdienst. Wallah. Es ist nicht das Gleiche. Wer beide Sprachen versteht, wird sehen, dass Gottesdienst ist nicht ausreichend, um das Wort Ibadah zu übersetzen oder zu erklären. Ja? Aber ihr wisst, was Ibadah ist. Ibadah, wie die islamischen Gelehrten sagen, ist jede Handlung, ja? Egal ob es sich um eine Aussage oder um eine Tat handelt, eine Tat des Körpers oder eine Tat des Herzens, ja? Also eine Tat, jede Handlung eines Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit der Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Das ist eine Ibadah. Ja? Wenn du sagst, also mit Herzen, so, wenn du sagst, Subhanallah, gepriesen sei Allah, Alhamdulillah, gelobt, der Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, ja? Allahu Akbar. Wenn du all diese Wörter sind, Wörter, die Allah liebt, subhanahu wa ta'ala, du preist Allah subhanahu wa ta'ala und lobst ihn, ja? Das ist Ibadah. Wenn du eine Sajda machst, Ibadah. Wenn du ein Gebet verrichtest, Ibadah. Wenn du einen Tag für Allah fastest, ist Ibadah. Wenn du Dschihad gegen Kuffar und Mushrikin machst, ja, unter der Flagge von La ilaha illallah, dann ist es Ibadah. Alles Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Ja? Al-Ibadah. La tusamma ibadatan illa ma'a tawhid. Das ist jetzt also die Fatwa. Die Ibadah kann man nicht als Ibadah bezeichnen, außer mit Tawhid. Also Ibadah ist es nur, wenn du Tawhid verwirklicht hast. Schau jetzt. Kama anna salah la tusamma salatan illa ma tahara. Genau wie das Gebet kann man nicht Gebet nennen, außer mit Abdest, außer mit Wudu. Ja? Wenn jemand jetzt etwas, was genau wie Gebet aussieht, er macht so Allahu Akbar, dreht sich Richtung Qibla, Richtung Kaaba, Allahu Akbar. Ja? Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ja? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kul huwa Allahu Ahad, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamide. Er macht etwas, was äußerlich wie ein Gebet aussieht. Ja? Wenn er das aber ohne Tahara macht, ohne Wudu, ohne Abdest, heißt das Gebet, was er gemacht hat? Nein, das heißt nicht Gebet. Das heißt Gymnastik, nenn es wie du willst. Genau so eine Ibadah ohne Tawhid, wenn man den Tawhid nicht verwirklicht hat, alles heißt nicht Ibadah. Du siehst jemanden, der betet, fastet, schlachtet, Kurban. Das alles nennen wir nicht Ibadah. Wenn er den Tawhid nicht verwirklicht hat und hat bei sich Schirk, den großen Schirk. All das, was er macht, nennt man Schirk. Er ist ein Muschrik. Und die Taten eines Muschriks nennt man Schirk. Weil er hat diesen Namen Muschrik wegen den Taten bekommen. Ja? Einer, der betet, den Salah. Das Gebet. Bismillah. Schatz, das Gebet nennt man Salah. Ja? Den Betenden nennt man Musalli. Ja? Kampf gegen Kuffar und Mushrikin nennt man Dschihad. Der diese Ibadah ausführt, den nennt man Mujahid. Ja? Einer, der Götzendienst nennt man Schirk. Ja? Einer, der das begeht, heißt Mushrik. Deswegen ist Mushrik geworden wegen seiner Taten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Eine Ibadah kann man nicht Ibadah nennen, außer mit Tauhid. Wie man das Gebet nicht Gebet nennen kann, außer mit Abdest, außer mit Tahara. Schaut jetzt weiter. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكْ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Wenn der Schirk in Ibadah reinkommt, die Ibadah wird zerstört. Die Ibadah wird zerstört. Die Tat wird zerstört. Die ist null wert. Ein Muschrik war 20 Mal Hajj. Ja? Das nennt man überhaupt nicht Hajj. Das kannst du nennen Tourismus nach Saudi-Arabien. Er hat Mekka besucht. Ja? Und viele, viele, viele, viele, viele, tausende solche Leute gibt es, die das machen. Wallahi. Ja? Einer, der fastet im Ramadan, hat aber Schirk bei sich. Nennt man das Ibadah? Nein. فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden ihren Taten vortreten, also ihre Taten werden wir vor uns nehmen und wir werden sie wie zerstreuten Staub machen. Weg. Nichts wert. Ja? Guckst nicht immer auf die Tür. Sonst werdet ihr nicht wissen, wo wir stehen geblieben sind. Ja? Ja? Ja, Khairen. Aywa. فَإِذَا دَخَلَ شِرْكْ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Wenn der Schirk in die Ibadah reinkommt, wird die Tat zerstört. وَإِبَادَةُ اللَّهِ لَا تَحْسُلُ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالْتَاغُوتِ. Und Ibadatu Allah, das Anbeten von Allah, ist unmöglich, außer mit Kufr bi-Taghut. Eine Ibadatu Allah gibt es nicht, außer wenn du Kufr bi-Taghut machst. Wenn du ihn verleugnest, wenn du dich von ihm lossagst, wenn du die ihn anbeten, als Kuffar ansiehst, wenn du ihn als Kafir siehst, als deinen Feind ansiehst, auf den falschen Weg. Was heißt der falsche Weg? Der richtige Weg Richtung Jahannam. All das musst du bei dir haben, damit deine Ibadah angenommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Oder dass sie als Ibadah überhaupt akzeptiert wird. Aber solange du nicht Kufr bi-Taghut machst, wenn du dich von ihm nicht lossagst, und distanzierst und das Ibadah oder das Anbeten von diesem Tagut nicht als falsch ansiehst, ja, und dass du die diesen Tagut anbeten, nicht als Mushrikin und Kuffar bezeichnest, alle deine Taten, die du machst, sind wertlos. Weil wir haben gesagt, damit du Muslim wirst, musst du La ilaha illallah aussprechen. Dieses La ilaha illallah bedeutet La ilaha, es gibt keine Gottheit. Dieser erste Rücken heißt Kufr bi-Taghut. Illallah. Dieser zweite Rücken heißt Al-Imanu Billah. Ohne diese zwei Erkan, ohne diese zwei Säulen von Shahada, ist deine Shahada nicht akzeptiert. Wenn deine Shahada nicht akzeptiert ist, bedeutet das was? Du bist nicht Muslim geworden. Und das ist das, worüber wir seit Malfatiha sprechen. La ilaha illallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wal-Ibadatu hiya at-Tawhid. لأن الحصومة كانت فيه. Und die Ibadah ist in Wirklichkeit was? Der Tauhid. Weil wegen diesem Tauhid oder in dieser Angelegenheit, also dem Tauhid, كان حصومة. كان war was? Die Streitigkeit, der Streit. Was wollte der Prophet von den Leuten in Mekka? Er wollte, dass sie nur einen einzigen Gott anbeten, den wahren Gott, den einzigen Tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Nur das wollte er von den Mushrikin, dass sie Allah als den einzigen Ma'bud nehmen und akzeptieren. Und dass sie alle anderen Tawagit ist jede falsche Gottheit, die den Menschen genommen haben. Was bedeutet, was ist Tawagut? Tagut sind falsche Gottheiten, die sich Menschen zugelegt haben. Ja? Oder nicht? Genau. Allah, der Prophet, wollte von den Muschikien, dass sie sich von diesem Tawagit lossagen. Ja? Bei wem schlachten wir? Bei diesem Tagut oder bei Allah subhanahu wa ta'ala? Bei Allah. Wen machen wir Sajda? Diesen Grab oder dem Toten im Grab oder Allah subhanahu wa ta'ala? Wen geben wir unseren Treueschwur und dieses Versprechen an Nadar? Allah oder diesen Götzen? Lat und Nuzza und Menat? Ha? Wer macht die Gesetze? Die Führer von Quraysh? Die Herrscher von Quraysh? Oder Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Deswegen die Sache mit den Tawagit. Ja, wir Dingen schwach kommen und sagen, nein, Tagut ist der, den die Leute anbeten im Allah. Nein, Tagut ist derjenige, der sich anbeten lässt. Aywa, barakallahu fikum. Denn die Menschen anbeten und er ist damit zufrieden. Er will das. Ja? Wollt ihr Leute, dass ich die Gesetze mache? Ich mache dir das beste Gesetz für unser Volk, für Syrien, für Ägypten. Ich mache das beste Gesetz für Tschetschenien. Ja? Wenn die Leute sagen, ja, dann sind sie allesamt, der ja gesagt hat, Muschrikin geworden. Ja? Weil sie haben dadurch Allah als Gesetzgeber was? Abgeschafft. Und haben ihnen den Rücken gekehrt. Der Baraka wa ta'ala. Allah sagt, inil hukmu illa lillah. Das Gesetz gehört Allah. Einzig und alleine, ihm gebührt das. Und du hast dem gesagt, okay, wir akzeptieren dich als unseren neuen Gesetzgeber. Muschrik. Alhamdulillah, ich sage Alhamdulillah, der uns dazu, wie sagt man, das Recht geleitet hat, dass wir über diese Sachen sprechen. Alhamdulillah. Wallahi, das ist die größte Ni'ma, die es gibt. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wo sind wir stehen geblieben? Alles andere war kein Problem. Der Prophet wollte nur, dass die Muschrikin die falschen Götter verlassen, die Tawagit, und dass ihre Ibada nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen, barakallahu fikum. Ja, Mohammed, willst du Geld? Wir geben dir, du bist der Reichste von uns. Ja? Willst du Macht? Kein Problem, wir werden dich zu unserem Führer machen. Ja, willst du die Frau? Frauen gibt es genug, die schönste werden wir dir geben. Bist du krank? Hast du irgendeinen Djinn oder irgendeinen? Wir werden den besten Heiler finden, den es gibt. Ja? Was? Seid ihr wahnsinnig? Das, was Allah mir versprochen hat, ist khairun wa abqa, ist besser und ist was? Abqa bedeutet ewig. Es hört nie auf. Als das, was ihr mir hier gibt. Subhanallah. Und wir streiten ja nicht mit euch wegen Frau. Wir streiten auch nicht wegen Geld. Wir streiten auch nicht wegen Ehe. Ja? Wegen Macht oder irgendwas anderes. Ich führe Krieg gegen euch wegen La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt niemanden, den man anbeten darf und kann, außer ihn, einen. Ahad und Ahad, Tabarak wa ta'ala. Das ist der Streit. Nur deswegen. Hier bleibt ihr Herrscher. Kein Problem. Ihr könnt Herrscher bleiben. Aber schafft die anderen Götter weg. Halas. Ihr könnt weiter die Kaaba kontrollieren, reinigen, was heißt nicht reinigen, sondern Imaratul Masjid al-Haram verwalten. Verwalten wird das gesagt. Du. Gut. Ja? Ihr könnt weiter diese Sache verwalten. Ihr könnt auch weiter die ganzen Karawanen kontrollieren zwischen Scham und Jemen, die durch Mekka und von Mekka reisen. Den ganzen Handel, die ganze Tijara, wie sagt man das, das ganze Wirtschaftssystem, alles könnt ihr verwalten. Nur ihr müsst nur Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen Gott der Baraka wa ta'ala ansehen. Weil ihr glaubt an ihn. Und ihr wisst und gibt zu, dass er euch erschafft. Und dass er euch alles gegeben hat. Und dass er den Tod gibt. Und das Leben. Und ihr seid so richtige Munafikin, richtige Heuchler. Sogar gegenüber euren falschen Gottheiten. Ja? Aywa! Sogar die Christen sind genauso. Wenn einen amerikanischen Dreckshund ein Taliban-Bruder im Visier hat, er sagt ja nicht Petrus und Jesus und Mutter Maria und er ruft Gott, Gott rette mich, lass mich wieder nach Las Vegas zurück zu meiner Familie. Ja? Er ruft nur den einen einzigen Gott, wenn er Probleme hat. Er ruft nicht seine falschen Gottheiten, die er hat. Ja? Aber sobald Allah ihn aus seinem Problem gerettet hat, ruft er gleich seine anderen Gottheiten. Ja? Das gleiche waren die Muschrikin in Mekka. Ja? Wenn sie Probleme haben, auf einem Unglücksschiff sind, Costa Concordia, ja, rufen sie gleich Allah, nur ihn, keine anderen Gottheiten. Sobald er sie rettet ans Ufer, beginnen sie wieder mit Schirk von neuem. Und genau gegen das hat der Prophet gekämpft. Könnt ihr Herrscher bleiben, kein Problem, ich will nicht eure Herrschaft. Und auch nicht euren Herren und auch nicht eure Frauen, gar nichts. Und genau das Gleiche müssen wir als Muslime wem sagen? Den Muschrikin, den Kuffar. So hat der Prophet gehandelt. Und die Sahaba und die Khulafa und Rashidin und die alle islamischen Herrscher haben so gehandelt. Sobald ein Volk Islam angenommen hat, haben gesagt, halas, ihr bleibt da, alles, nichts ändert sich. Ihr seid da, halas, das war's. Wir gehen weiter. Ihr seid jetzt unsere Brüder. Fa'intabu. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauba machen, also Tauba von Schirk, ja, und das Gebet verrichten und Zakat zahlen, das sind eure Brüder. Wir kommen jetzt, klopfen wir an die Tore von, keine Ahnung, von Moskau, inshallah ta'ala. Ja. Sagen, halas, wir kommen, inshallah ta'ala, mit der Flagge, auf der La ilaha illallah steht. Nimmt Islam an. Oder zahlt Jizya. Oder wir kommen rein und der Prophet, und wir werden was befolgen? Die Sunna des Propheten, als er Khaybar sah, alayhi salatu wassalam, im Tal. Was sagte er, alayhi salatu wassalam? Ja? Inna, idha nazzalna bi ahli kaumin, fasa'at sabahul mundirin. Mundirin. Wenn wir zu einem Volk kommen, ja, dann ist denen, also dem Volk, ist ein schwarzes Morgen gekommen. Ja? Ein schwarzer Tag ist für die gekommen heute. Ja, ein böses Erwachen gibt es für die heute. Wenn wir zu einem Volk kommen, für die gibt es ein böses Erwachen. Ja? Aber die Leute von Moskau sagen, halas, wir nehmen alle Islam an. Der Herrscher und alle Leute sagen, ja, halas, ihr bleibt da, das ist euer Land und der Herrscher ist weiter euer Herrscher. Wir gehen weiter, Bismillah. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt. Alles bleibt so, wie es ist. Weil warum? Wir wollen nicht in Moskau wegen was? Bodenschätze, Erdöl, Frauen, weil wir krank sind und brauchen einen russischen Arzt, der uns behandelt. Oder wegen Schach oder was weiß ich, sonst irgendwas. Ja? Nein, nur wegen La ilaha illallah. Und dieser Tag wird kommen, weil der Prophet hat es versprochen, dass jede Stadt, ja, wie der Prophet sagt, mir wurde der Osten und der Westen gezeigt. Die ganze Erde wurde mir gezeigt. Allah hat sie mir gezeigt. Ja? Und Allah hat mir versprochen, ja, dass der Islam, dass meine Umma die Macht übernehmen wird. Überall dort, überall das, was ich gesehen habe. Ganze Festland, also ganze Welt, ja, wird meine Umma die Macht übernehmen. So sagt der Prophet Salam, und nicht ich. Ja? Und jeder, der an den Propheten glaubt, alayhi salatu wassalam, wird auch das glauben. Ja? Aber dann kommen die Ahlul Bidah und sagen, dieser Hadith ist Ahad. Wir nehmen nicht Ahad, Hadith in Aqidah. Und es ist eine Sache in Aqidah, weil es ist eine Sache von Ghaib, von Sachen, die in Zukunft passieren. Ja? Was willst du dann mit solchen Leuten machen? Was willst du mit denen machen? Wir glauben nicht daran. Nein, ja. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Nächste Fetwa von Sheikh Abd al-Rahman bin Hassan und Suleiman ibn Abdullah und Abdullah Abu Batin, wo er sagt, Al-Ibada la tenfa'u ma shirk, bel la tusemma Ibada. Die Ibada ist nutzlos, ist wertlos, wenn man auch dabei Schirk begeht. Bel la tusemma Ibada. Die nennt man auch überhaupt nicht Ibada. Ein Muschrik, sein Gebet nennt man nicht Gebet. Ein Muschrik, seinen Hajj nennt man nicht Hajj. Ein Muschrik, sein Fasten nennt man nicht Fasten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Einer, der Schirk begeht, ja, jede seiner Ibadat nennen wir nicht Ibadat. Ja, sein Gebet nennen wir Gymnastik, Hajj nennen wir Tourismus, Fasten nennen wir Hungern oder Diät und so weiter und so weiter. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه. Next Fatwa von Sheikh Sulaiman, Sulaiman ibn Abdullah. Und er sagt: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نذير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. Und den Islam oder den, also den Islam nennt man Tawhid, oder der Islam wird Tawhid genannt. Ja? Denn Islam, der Islam wird auch Tawhid genannt. Wieso? لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ فِي مُلْكِهِ وَأَفْعَالِهِ لَا شَرِكَ لَهِ. Wieso nennt man Islam Tawhid? Wieso nennt man Islam Tawhid? Weil diese Sache oder dieses Konzept wurde aufgebaut darauf, dass Allah, also Tawhid kommt von Wahid. Ja, einzigartig machen. Einzig in einer Sache machen. Ja? Islam nennt man Tawhid. Warum? Weil es wurde, also dieses Konzept ist aufgebaut auf, darauf, dass Allah einer ist in seiner Herrschaft und in seinen Taten. La Sharikele. In dieser Sache, in seiner Herrschaft und in seinen Taten hat Allah keinen Partner. Wa wahidun fi dhatihi wa sifatihi la nadhira lah. Und er ist einer. Einzig und alleine, einzigartig in seinen Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala, ja? In seinem Zat. Wie übersetzt man Zat? In seinem Wesen und in seinen Eigenschaften, la nadhira lah. Und niemand ist ihm jemals gleich. Niemanden kann man vergleichen mit Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Eigenschaften. Wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la nidda lah. Und er ist einer in seiner Anbetung, ja, in der Ibadah, die wir ihm gegenüber ausführen, der Baraka Ta'ala, la nidaleh. Und es gibt keinen zweiten oder eine Gottheit, ja, die man anbeten kann neben ihm. Deswegen nennt man Islam Tawhid. Versteht ihr mich, Baraka Allah fikum? Tawhid. Aber wir haben hier darüber gesprochen, soweit ich mich erinnern kann, auch früher, voriges Jahr. Ja. Alle diese Ausdrücke haben die gleiche Bedeutung. Ja? Wenn man sie einzeln erwähnt, wenn man sie aber zusammen erwähnt, dann hat jede dieser Eigenschaften, seine, dieser Ausdrücke, hat seine eigene Bedeutung. Zum Beispiel, wenn du sagst Islam oder Iman oder Tawhid oder Ibadah oder Sunnah, alle diese oder Aqidah, alle diese Ausdrücke haben die gleiche Bedeutung. Warum? Weil du sie getrennt genannt hast voneinander. Aber wenn du sie alle einzeln erwähnst und sagst, Al-Islam und Iman und Ihsan und Tawhid und Aqidah und Sunnah, dann hat jeder dieser Ausdrücke seine eigene Bedeutung. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen auch Tawhid. Wieso nennt man Tawhid Islam? Weil du Allah einzig und alleine gemacht hast. In was? In diesen drei Arten von Tawhid. Er ist der Herrscher, er ist der Schöpfer, ja? Er ist der mit diesen perfekten Eigenschaften, ja? Und diesen schönen Namen, Tabaraka Ta'ala, und der ist auch der Einzige, den man anbeten kann. Ja? Ist Islam ulillahi bi Tawhid. Was ist Islam? Ist Islam ulillahi bi Tawhid. Wa inqiyadu lahu bi ta'a. Wa bara'atu min ashirki wa ahlihi. Das ist Tarif von Islam. Bei Ahli Sunnah wal Jama'ah. Bei anderen Ahlul Bid'ah ist Islam bedeutet Salam, Frieden. Islam bedeutet, keine Ahnung, Rafidiyya. Aywa. Was ist Tawhid bei den Sufis? Dass du einen Sheikh hast. Ein Sheikh. Ja? Einmal war ein Sufi hier und hat sich aufgeregt, später das erzählt. Ja? Weil ich das gesagt habe. Aber das stimmt. Und das werden wir machen, inshallah ta'ala. Jetzt reicht's mir. Das war nur. Also im übertragenen Sinne. Jetzt ist. Allahu Akbar. Also nur allegorisch geweiht. Jetzt ist Schluss, basta. Wir werden inshallah ta'ala ein Buch nehmen: Die Akida von Sufia. Von Tasawuf. Was ist ihre Akida, ihr Glauben. Und wir werden dabei nur die Bücher erwähnen, na, die wirklich die richtigsten Meraja, also die richtigen die wichtigsten Bücher bei den Sufis sind. Dass nicht ein Sufi kommen kann und sagen, nein, dieses Buch kenne ich nicht. Oder was ist das? Das sind eure Bücher, die führenden, die wichtigsten. Wie bei uns Koran und Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim und Kitab al-Tawhid und Tafsir ibn Kathir. Ja? Diese Bücher sind bei Sufis. Und die werden wir erwähnen, was sie sagen. Ja? Zum Beispiel, was sagen sie die Sufis? Tawhid ist bei denen, dass du einen Sheikh hast. Ja? Und die sagen, ein Murid. Murid ist ein Befolger von einem Sheikh. Murid ist einer, der jemanden befolgt, ihn, ein Befolger, also in diesem ganzen Turukat, diese ganzen Wege des Sufismus. Ja? Ein Murid mit zwei Sheikh ist wie eine Frau mit zwei Männern. Unakzeptabel. Ja? Du kannst nicht zwei Sheikh haben. Such dir einen Tarikat, also einen Weg und Subhanallah. Was ist der größte Beweis? Also ohne, dass wir, Astaghfirullah, nicht der größte Beweis. Ja? Der größte Beweis sind die Beweise in Koran und Sunna, ja? Dass der Sufismus batil ist. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber ein logischer Menschenverstand, mit Logik, wirst du sehen, dass das falsch ist, dass es batil ist. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten s.a.w. wem geschickt? Den Arabern? Nein, der ganzen Menschheit, bis Yomul Qiyamah wird kein anderer Prophet kommen mit einer anderen Religion oder einem anderen Weg. Ja? Nur ein Weg ist der richtige Weg. Und dieser Weg ist der Weg der Sahaba. Weil der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Men yushaqiqi rasule, wer sich dem Propheten widersetzt, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, und einen anderen Weg folgt, außer den Weg der Sahaba, der Mu'minin, die Gläubigen, bei Mufassirin, könnt ihr nachschauen im Tafsir, was bedeutet Mu'minin, die Sahaba, ridwanullahi alayhim, nuwallihi ma tawalla, wir werden ihm den Weg geben, für den Weg er sich entschieden hat, deswegen geht er, welcher Tariqat bist du, Bruder? Ich bin Tariqat Abdul Baki. Und welcher bist du? Ich bin Tariqat Abdul Qadir. Und welcher bist du? Ich bin Tariqat, der verfluchte Teufel. Und wer bist du? Von Ifrit und der von Iblis und der von irgendeinem anderen Shaitan. Verschiedensten Tariqat. Was bist du für Sufi? Er sagt, nein, ich bin nicht wie diese türkischen Sufis. Wir sind tschetschenische Sufis. Das ist besser. Ha? Und noch Tschetschene, das kommt von Nuh. Wir sind von Nuh, a.s. Nuh. Ha, mashallah. Von Nuh. Eywa. Lächerlich, aber die sagen das. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Noch che. Al-Muhim, nicht, dass die Tschetschenen sich diskriminiert fühlen. Sie wissen, dass unser Mensch ist, dass wir gegen Nationalismus sind. Ja, wir bekämpfen Nationalismus und auch Rassismus. Und unser Weg ist Islam und Tawhid. Und das ist auch unser unsere Identität ist La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Die Liebe im Namen Allahs. Und wenn du jemanden hast oder dich von ihm lossagst, dann machst du das auch nur im Namen Allahs, Tabaraka wa ta'ala. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns, alhamdulillah, die Augen geöffnet hat, dass wir den Tawhid in allen muslimischen Völkern sehen können. Wenn wir auf die Araber schauen, egal jetzt welche Araber, ob die Saudis oder Ägypter oder Tunesi, wir werden in ihnen, was? In ihnen selber, nicht in allen, leider Gottes, aber in vielen diesen arabischen Völkern werden wir Muwahhidun sehen. Wenn wir auf die Türken schauen, werden wir bei den Türken viele Leute des Tawhids sehen. Wenn wir auf Afghanen schauen, werden wir viele Leute des Tawhids sehen. Und das ist das Einzige, was wir bei einem Volk schauen, diesen Tawhid. Wenn er den Tawhid nicht hat, dann ist uns egal, ob er Araber oder Türke oder Bosnier ist. Wurscht. Er ist nicht unser Bruder. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen haben wir nie gesagt, Türken sind unsere Brüder, Araber sind unsere Brüder, Pakistaner sind unsere Brüder. Nein, wir haben immer gesagt, innama al-mu'minuna ikhwa. Unsere Brüder sind die Mu'minin, die Gläubigen, die Muwahhidun, die den Weg der Salaf gehen. Alles? Wo sind wir stehen geblieben? Aywa, bei den bei den Sufis. Was sagen sie? Also die Gelehrten bei den Sufis sagen, ein Murid mit zwei Scheich ist wie eine Frau mit zwei Männern. Unakzeptabel. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Prophet mit der ganzen Menschheit geschickt. Stimmt das? Ja? Wie wissen wir, dass der tschetschenische Sufismus der richtige ist? Oder der türkische Sufismus? Was, wenn ich ein türkischer Sufi bin und nicht der tschetschenische? Bedeutet das, ich bin auf Batil? Ja? Oder ich bin der ägyptische Sufi? Oder die Sufis in Syrien? Die schlimmste Sorte von Sufis. Sind die in Syrien? Wajazimillah. Warum? Weil alle anderen Sufis, die in Afrika oder in Indien oder in Pakistan, die pakistanischen Sufis, na, die Darawish und die ganzen Mushrikin-Sekten, die habt ihr ein Video gesehen, die sich durchstechen durch. Wieso versuchen sie es nicht mit Herz? Das wäre Wallahi etwas ganz Lustiges. Sie sollten mit dem Sheikh beginnen. Wallah. Bismillah. Der neue Trick. Der heißt, töte den Sheikh. Ja, billah. Ja? Diese ganzen Sufi-Sekten, sie können nicht Arabisch. Ja? Das bedeutet, wenn sie nicht Arabisch können, sie verstehen nicht Koran und Sunna. Und es kann sich leicht, dieser Dalala, dieser ganzen Schirk, kann sich bei denen unterjubeln, kann man das. Aber bei den arabischen Sufis, die verstehen ganz genau, was sie sagen. Ja? Sie verstehen ganz genau. Könnt ihr euch erinnern, als ich euch die sufischen Nasheed übersetzt habe, wie sie den Propheten rufen? Ja? Subhanallah. Wenn sie ihn rufen und sagen, du kennst das Verborgene, du bist der, wie sagt man das, du bist der Tag zu Nacht macht und Nacht zum Tag. Die sind Mushrikin, nicht in Uluhiyye, sondern in Rububiyye, die sind schlimmer als die Mushrikin in Mekka damals. Die sagen zum Propheten, du bist der Tag macht und der die Nacht bringt. Zum Propheten. Sie haben ihn mit Allah gleichgestellt. Du bist der das Verborgene kennt. Esrar, du kennst die Esrar, also die... Ich? Was sind Esrar? Nacht. Nein, Sir. Ich? Geheimnisse. Aywa, Barakallah, die Geheimnisse. Du bist der die Geheimnisse kennt. Ha? Ich hab dich nicht gehört. Er hat gewonnen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das bedeutet, wenn du nicht bei diesem Tarikat bist, Allah hat Pech gehabt. Subhanallah, was ist das für ein Wulm? A'udhu Billah, ein Wulm? Nicht von ihnen, die sind sowieso Walimun. Al-Walimun. Ja? Aber diesen Wulm wollen sie auch Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Dass er nur ihre Tarikat recht geleitet hat. Dass sie durch diesen Sheikh, vielleicht war dieser Sheikh gut, aber sie sind böse, weil sie übertrieben haben mit ihrem Sheikh. Ja? Dass nur durch diesen Sheikh, dass man an Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Das ist die Aqida von Mushrikin, wa yazim billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Haben wir noch Zeit? Noch das erwähnen wir von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab und Sulaiman ibn Sahman, rahimahum Allahu ta'ala. Die sagen, لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما لا خلاف بين أمة Es gibt in der Umma keine Meinungsverschiedenheit, keinen Khilaf. In welcher Sache? In dieser, das dass der Tawhid, er muss mit was sein? An erster Stelle mit Herz. Und das ist was? Der Ilm. Und mit der Zunge. Und das ist Al-Qawl, das Aussprechen, das Aussagen. Und die Tat. Was ist die Tat? Tamfidhul Awamiri wa Nawahi. Das Ausführen der Befehle und der Verbote. Oder dass man die Verbote lässt. So übersetzt. فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا Wenn eine Sache dieser drei Sachen fehlen, eine ist der Mensch kein Muslim. Wenn eine dieser drei Sachen fehlen, ist der Mensch nicht Muslim. Mohammed ibn Abdul Wahhab und Sulaiman ibn Sahman, rahimahullah ta'ala. أيوة. قول لي بعده. نهينا إن شاء الله تلا دان هم يعرف. أيوة. التوحيد هو بتوحيد است. أبده العابدون من دون الله. ها؟ توحيد است بس. توحيد است كفر. In jedem Tagut, den die Leute anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du ein Muslim sein möchtest, dann musst du sagen, alle diese falschen Gottheiten, die die Leute anbeten, ja, ich begehe Kufr in ihn. Und Kufr ist das Gegenteil von Iman. Und Iman ist was? Qawlu bil lisan. Wal amanu wa i'tiqadu bil qalb. Wa amanu bil jawarih. Oh, Al-Arkan. Aber nur Arkan alleine, dass du erwähnst, ist falsch. Bil-Jawarih ist richtig. Okay? Ja? Dass du begehst Iman an Allah. Iman mit deinem Herz und mit deiner Zunge und mit deinen Taten. Das gleiche ist Kufr bit Tagut. Du sagst mit deiner Zunge, dieser Tagut ist eine falsche Gottheit und ich sage mich los von ihr und ich bete sie nicht an und, ja? Und jeder, der sie anbetet, hat eine falsche Religion. Und jeder, der einen anderen Gott aus Allah anbetet, ist ein Kafir, ein Muschrik. Und die sind nicht meine Brüder, weil meine Brüder sind Mu'minun. Und ich sage mich von ihnen los. Das musst du machen. Kufr bitagut. Ihr wisst, was Kufr bitagut ist. Wenn ich weiß, soll ich im Internet recherchieren. Das ist eine Hausaufgabe. Wenn ich weiß, was Kufr bitagut ist, wie ist er Muslim geworden? Ajab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das habt ihr verstanden. Tawhid ist was? Kufr in die Tawagid, alle Tawagid, die die Leute anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu gharibun fi nasi jiddan wa aktharuhum la yarif haqiqatahu wa la yarif shirk al-akbar al-munafi lahu. Der Tawhid. Das ist eine zweite Fatwa zusammen von Sheikh Abdurrahman bin Hassan, rahimahullah ta'ala. Er sagt, der Tawhid, den Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Propheten an die Menschheit offenbart hat. Alles? Garibun fi nasi jiddan. Er ist bei den Menschen sehr fremd. Der Tawhid, den Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat zu der Menschheit, durch wen? Durch die Propheten, ist gharib jiddan, ist den Menschen sehr fremd. Wa aktharuhum la ya'rif haqiqatahu. Und die meisten Menschen, ja, kennen den Tawhid nicht. Ja? Die meisten Menschen kennen, ja, den Tawhid nicht. Wa la ya'rifu shirk al-akbar al-munafi lahu. Und die meisten Menschen kennen nicht den Schirk, der Gegensatz von Tawhid ist. Er kennt den Schirk nicht. Er weiß nicht, was Schirk ist. Wie ist er denn Muslim geworden? Weil die erste Voraussetzung ist, dass du Muslim wirst, ist was? La ilaha. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite ist illallah. Ha? Deswegen, du musst den Schirk kennen. Du weißt, was Schirk ist. Du weißt, wenn ein Präsident, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel von Schirk. Ha? Wenn ein Präsident kommt und sagt, das ist halal. Wir erlauben Alkohol. Er ist ein Tagut. Muschrik. Warum? Weil er hat das erlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und nicht nur, dass er es erlaubt hat, das ist Kufr bei allen islamischen Gelehrten, sondern er hat ein neues Gesetz gemacht. Allah ist aber der Gesetze macht. Allah ist der Gesetze macht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er hat sich mit Allah gleichgestellt. Ja? Das wissen die Menschen nicht. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la ya'rif ash-shirk al-akbar al-munafi lahu. Und die meisten Menschen kennen nicht den großen Schirk, der das Gegenteil von Tawhid ist. Oder der den Tawhid, was? Yunafihi. Er verleugnet ihn. Oder Nein, er ist das Gegenteil in dem Sinne, er zerstört den Tawhid. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Negiert ihn. Alhamdulillah, dass ihr das versteht. Halas, dieses Thema dauert nicht lange, deswegen werden wir hier aufhören und nächstes Mal weitermachen mit Allah, der Barakallahu erlaubt.